Wir begrüßen Sie zu unserer alternativen Radiosendung Niemandsland bei Contrabanda FM 91.4. Wir senden live von der Plaza Real in Barcelona. Barcelona, Pandemie City. Kalter Dezember, bewölkt. Es gibt Tage, da sieht die Stadt schmutziger aus als sonst. Die Leute wirken verloren als sonst. Der Verkehr fließt hektischer als normal. Aber was ist schon normal, denke ich beim Gehen zum Radio. Was zum Teufel ist noch normal in dieser gespenstischen Pandemiezeit? In dieser ausgeplünderten Stadt auf der Suche nach ihrer Seele. Am Santa Catalina-Markt schiebt ein Afrikaner einen Metallkarren voller Eisenschrott und Kabelsträngen über den Bürgersteig. Er trägt Wollhandschuhe ohne Finger und einen alten Armeeparker mit Deutschlandfähnchen auf dem linken Ärmel. Er sieht niemandem in die Augen, niemand sieht ihn, er ist unsichtbar. Vier seiner Landsleute, Senegalesen, sind in Badalona am Montag in einem verlassenen Fabrikgebäude verbrannt. Barcelona, Pandemie City Blues. Wir gehen aneinander vorbei. Mein Zeitungshändler schimpft auf den König, den Alten, den Abgedankten. Gefräßiger Parasit, sagt er. Guillotine her, bemerkt ein anderer Kunde. Spanien, denke ich, es lebe der Tod, die langen Schatten der Vergangenheit am Gebäude der CNT-Gewerkschaft über der Via Laietana. Ja, der alte König, hätte er wahre Größe, denke ich, dann würde er sich seine Gala-Uniform anlegen, seine Pistole nehmen und sich dann ein Loch in den Kopf schießen. Vorher hätte er einen Abschiedsbrief geschrieben, darin hieß es: Mein Volk, Spanierinnen und Spanier, ich habe schwer gegen euch gesündigt. Ich habe gehurt. Ich habe euch beraubt. Ich habe euch belogen. Ich habe euch betrogen. Ich habe ein astronomisches Vermögen außer Landes gebracht. Nur mein Blut kann mich jetzt noch reinwaschen. Vergebt mir. Ich gebe all mein geraubtes Vermögen an das Volk zurück. Ja, das wäre wahre Größe. Doch der Kerl ist bei aller Leibesfülle ein moralisches und geistiges Zwergwesen. Alt und feige bettelt er über seine Anwälte jetzt um die Erlaubnis, über Weihnachten zurückkehren zu dürfen. Erschieß dich, alter König, nur so kannst du die verdammte Monarchie vielleicht noch retten. Und das sagt dir ein alter Republikaner. In solche Gedanken versunken komme ich zur Plaza San Jaume. Da wird wieder ordentlich protestiert. Eine Sprecherin mit Megafon sagt, dass man die Alten in den Heimen am Covid verrecken lässt und die Verantwortlichen in dem Palast hinter ihr sitzen, mit ihren Spitzengehältern. Sie zeigt auf die Generalitat. Barcelona, Pandemie City Blues. Im Studio angekommen, öffne ich die Spiegelseite und lese, dass seit Beginn dieser Stunde 501 Fußballfelder Wald vernichtet worden sind. 8,3% antarktisches Eis sei gegenüber dem historischen Durchschnitt verloren. 25 cm Anstieg der Meeresspiegel seit 1880. 1,1 Grad Celsius gegenüber dem historischen Durchschnitt der letzten 100 Jahre sei es wärmer geworden auf diesem Planeten. Und 1.045.000.000.000 Megatonnen CO2 seien in diesem Jahr schon ausgeströmt worden. Willkommen im Niemandsland. Es ist Montag, der 14. Dezember 2020. Es könnte aber auch Dienstag, der 15. oder Mittwoch, der 16. sein. Und wenn Sie uns im Podcast hören, werden Sie uns wahrscheinlich am Samstag oder am Freitag, dem 18., am Samstag, dem 19. oder am Sonntag, dem 20. hören. Willkommen. Thank you. September stehen alle um auf Dezember und die Läden voll Lebkuchenständer, als ob Nikolaus morgen wäre. Warum auch immer, dass bei Grillwetter sein muss kein Schimmer, kaum hast du einen Osterhasen vom Zimmer, schon weht es Glühweinfahnen her. Ma, ma, ma, Marzipan, passt nicht zum September, Marzipan, schmeckt es im Dezember, dann legt man es in Hüftgold an. Das ist erst dran, wenn man wichteln kann, das ist erst dran, steht Schneeschippen an, das nascht man. September stapeln sich hier die Weihnachtskalender. An der Kasse, da kaufen die Kinder ungehemmt schon ihr Sparschwein leer. Hinter den Türchen lauern überall Schokofigürchen. All die Geld aus der Tasche zieht Türchen, stellt die Marzipan-Mafia her. Ma, ma, ma, ma. Marzipan, passt nicht zum September, Marzipan, schmeckt es im Dezember, dann legt man es in Hüftgold an. Badi-adi-adi-o, badi-adi-adi-o, dann legt man es in Hüftgold an. Winter im Niemandsland. Niemandsland Geschichte. Pestangst und Quarantäne in London. 1720 reagierte man in der britischen Hauptstadt mit Verschwörungstheorien auf die Maßnahmen der Regierung zur Pestprävention. Ein Quarantänegesetz wurde daraufhin vorsichtshalber entschärft. Die Corona-Krise, die seit dem Frühjahr 2020 das Leben weltweit dramatisch beeinflusst, hat auch den Bedarf nach historischen Einordnungen dieser Pandemie wachsen lassen. Historiker und Historikerinnen haben daher auf Parallelen zur Seuchengeschichte hingewiesen. Auf die häufige Wiederkehr von verheerenden Seuchen bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Auf Ohnmachtsgefühle, die Suche nach Sündenböcken und auf rationale Maßnahmen, mit denen die Ausbreitung vor allem der Pest verhindert werden sollte, wie Quarantäne, Gesundheitszertifikate oder Pesthauben. Die renitente Verweigerung von Gesichtsmasken durch eine kleine Gruppe in San Francisco bei der Grippepandemie von 1918 erinnert dagegen an die Kampagnen von Bewegungen wie Querdenken 711. Mai 1720, Pestausbruch in Marseille. Verblüffende historische Parallelen hierzu zeigen sich in englischen Reaktionen auf den Ausbruch der Pest in Marseille im Mai 1720. Ein Szenario, das bislang nur wenigen Experten für Seuchengeschichte bekannt war und das eine Neulektüre der einschlägigen Quellen nahelegt. Was war geschehen? Der Ausbruch der gefürchteten Seuche in der südfranzösischen Stadt erfüllte auch die Politiker in London mit Sorge. England war über Handelsrouten eng mit dem Mittelmeerraum verknüpft. Dazu kam die Erinnerung an die fürchterliche Pest von 1665 mit bis zu 100.000 Opfern. Die Regierung unter Premierminister Robert Walpole wollte daher nichts dem Zufall überlassen und beauftragte den Arzt Richard Mead damit, eine Art Gutachten zu erstellen, um auf dieser Grundlage ein neues Quarantänegesetz zu erlassen. Mead war damals einer der prominentesten Mediziner Großbritanniens, Vizepräsident der Royal Society unter Isaac Newton, den er ebenso wie Walpole mit Mitgliedern des Königshauses zu seinen Patienten zählte. Bereits Ende November 1720 legte Mead einen Short Discourse über Ursachen und geeignete Maßnahmen gegen die Pestilential Contagion, so der Titel, vor. Der Titel ließ erkennen, dass Mead die Pest für eine Ansteckungskrankheit, Contagion, hielt und sie nicht, wie viele Kollegen seiner Zeit, auf Miasmen, also verpestete Luft, zurückführte. Aus Sicht der Miasmentheorie ergaben Quarantäne und Isolierungsmaßnahmen keinen Sinn, weil sich Luft nicht aussperren ließ. Für Mead standen diese Maßnahmen jedoch im Zentrum seiner Empfehlungen. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde eine medizinische Expertise in ein Gesetz umgemünzt. Das Parlament verabschiedete im Januar 1721 den Quarantine Act 8 GO 1 C 10. Wie Mead empfohlen hatte, bestimmte das Gesetz nicht nur eine Quarantäne für alle auf Schiffen Ankommenden in speziell dafür errichteten Lazaretten. Für den Fall, dass sich die Pest trotzdem im Landesinneren ausbreitete, griffen auch für die einheimische Bevölkerung einschneidende Maßnahmen. Betroffene Familien hätten dann ihre Häuser verlassen und ihre Quarantäne in Spitälern verbringen müssen, Kranke und Gesunde strikt voneinander isoliert. Sollten ganze Ortschaften betroffen sein, müsste um diese ein Cordon sanitaire, den Begriff gab es damals noch nicht, im Gesetz war die Rede von Lines, gelegt werden. Einreisen in diese Bezirke aber sollten jederzeit, Ausreisen nach 20-tägiger Quarantäne erlaubt sein. Wer jedoch diese Bestimmung umging oder ignorierte, dem drohte die Todesstrafe. Derart massive Sanktionsdrohungen hatten auch schon ältere Seuchenschutzgesetze enthalten. Das Gesetz war kaum erlassen, als sich Kritiker zu Wort meldeten. Die Einwände von Anhängern der Miasmentheorie, wie George Pye oder Sir Richard Blackmore, waren allerdings nicht nur grundsätzlicher, sondern auch empirischer Art. Wenn Mead behauptete, dass sich die Pest von Mensch zu Mensch übertrage, wieso gab es dann Leute, die mit Pestkranken Kontakt, sich aber nicht angesteckt hatten? Die epidemiologische Debatte glich der heutigen darin, dass das Wissen über die Seuche und deren Folgen unsicher war. Mead wusste nichts von der Rolle des Rattenflohs in der Infektionskette, selbst wenn seine Ansteckungslehre den tatsächlichen Verbreitungswegen der Seuche ungleich näher kam als die Vorstellung der Miasmatiker. Aber Zweifel blieben, und diese betrafen auch die politischen Folgen seiner Expertise. Es waren die medizinischen Kritiker Meads, die auch auf die negativen wirtschaftlichen Folgen der Quarantänepflicht im Binnen- und Außenhandel verwiesen. Flächendeckende Lockdowns, modern formuliert, waren ihrer Ansicht nach unnötig, weil Miasmen immer nur lokal ausströmten, sodass allenfalls punktuelle Maßnahmen gerechtfertigt seien. Rein gar nichts hielten sie von Meads Idee, dass nicht nur Menschen, sondern auch Güter wie Wollballen als Infektionsträger in Frage kamen. Der freie Warenverkehr dürfe keinesfalls unterbunden werden. Ohne Frage handelte es sich bei der Auseinandersetzung zwischen Mead, der von Gelehrten wie Sir Hans Sloane und John Arbuthnot unterstützt wurde, und den Miasmatikern auch um wissenschaftliche Reputationskämpfe. Mead, Sloane und Arbuthnot wurden 1721 wiederholt vom Kabinett eingeladen und um Rat gefragt. Ihre Seuchenlehre bildete die Grundlage der damaligen Gesundheitspolitik. Aber die Nähe zu den Mächtigen erschien Kritikern und Skeptikern auch verdächtig. In einer Neuauflage seines Short Discourse von 1722 betonte Mead daher, dass er der Politik nur beratend zur Seite stehe, über die konkreten Maßnahmen aber von dazu legitimierter Seite entschieden werden müsse. Das Seuchengesetz und die Furcht vor Willkürherrschaft. Als er dies schrieb, war schon längst eine Diskussion entbrannt, die nicht nur den Mediziner dazu nötigte, seine Rolle und seine Vorschläge zu rechtfertigen, sondern auch die Politik unter Druck setzte. Ob George Pye den Vorwurf zuerst lanciert hatte, lässt sich nicht mehr klären. Aber im Lauf des Jahres 1721 wurde immer häufiger behauptet, dass die beschlossenen Maßnahmen, das Einsperren von Familien, das Abriegeln ganzer Städte, nicht erst bei Ausbruch der Seuche, sondern mit Inkrafttreten des Gesetzes gelten sollten. Ergänzt um angeblich bislang geheim gehaltene Schritte wie den Einsatz von Militär im Inneren. Plötzlich schien klar, worauf das alles hinauslief, auf ein Willkürregiment nach französischem Vorbild. Die Debatte überschritt damit die Schwelle zum Reich der Verschwörungstheorien und ließ sich auch nicht mehr von Gegenkampagnen der Regierung einfangen. Diese geißelte die grassierenden Lügen und Fehlinterpretationen von Fakten. Verschwörungstheoretisches Denken besaß in England eine unrühmliche Tradition. Noch am Ende des 17. Jahrhunderts war man davon überzeugt, dass die Herrscher aus dem Haus Stuart und die ihnen ergebenen Tories an den Strippen der Jesuiten hingen. Die Glorious Revolution von 1689-90, mit der die Stuarts vertrieben worden und die Whigs an die Macht gekommen waren, beruhte ganz erheblich auf solchem Denken. 1720 befanden sich nun diejenigen, die von der Revolution profitiert hatten, selbst unter Verschwörungsverdacht. Premierminister Walpole stand zu dieser Zeit bereits enorm unter Druck, weil eben erst Zehntausende Kleinanleger Opfer eines Spekulationsskandals um die Südsee-Handelskompanie geworden waren, was auch dem finanzpolitischen Laissez-faire der Regierung angelastet wurde. Um kein neues politisches Minenfeld zu betreten, ließ der Whig-Premier das Seuchengesetz im Februar 1722 daher entschärfen und auf eine Quarantäne für Schiffsbesatzungen beschränken. Zwar hat es keine öffentlichen Kundgebungen gegen die Präventionsmaßnahmen gegeben, aber das Geraune über angebliche Intrigen der Herrschenden war in Publizistik und Kaffeehäusern laut genug geworden. Die Gesetzesänderung war übrigens das erste Beispiel für ein Seuchengesetz, das aufgrund von verschwörungstheoretischen Unterstellungen abgeschwächt wurde, sehr zum Ärger von Mead. Für die historische Forschung ergeben sich aus solchen Befunden neue Untersuchungsperspektiven zum Zusammenhang von Epidemien und Verschwörungstheorien. Wir wissen, dass Seuchen wie die Pest wirtschaftliche Veränderungsprozesse hervorbrachten, wie Seuchen kulturell verarbeitet und gesellschaftlich wahrgenommen wurden. Populärer Widerstand gegen Präventionsmaßnahmen und der Versuch der Obrigkeiten, damit umzugehen, ist dagegen ein in der Seuchengeschichte noch kaum erforschtes Thema, das aber angesichts von aktuellen Vorgängen eine nicht zu bestreitende Relevanz besitzt. Ich verlas einen Artikel von Herrn Dr. André Krischer von der Universität Münster unter dem Titel Pestangst und Quarantäne, erschienen in der Zeitschrift Damals, das Magazin für Geschichte, Nummer 12, 2020. Literaturhinweis: Paul Slack, The Impact of Plague in Tudor and Stuart England, London 1985, und Margaret de la Say, The Germ of an Idea, Contagionism, Religion and Society in Britain, 1660 bis 1730, erschienen bei Hounsmill 2016. Sie hörten eine Niemandsland-Produktion 2020. es wäre. O Tannenbaum, o Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren. Die Hoffnung und Beständigkeit gibt Mut und Kraft zu jeder Zeit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 188. Fremde Mächte in Spanien. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de junio de 1943. ¡Que muerte! ¡Queda declarado el estado de guerra en Salamanca! Y con ayuda de Dios, es por la España. Madrid, Herbst 1936. Trotz allem, trotz der Abhängigkeit der Republik von den sowjetischen Waffen und trotz des Wachsens der Kommunistischen Partei Spaniens auf 250.000 Mitglieder, hatten die Kommunisten nicht die unumstrittene Macht im Lande inne. Moskau hatte stets eine Gratwanderung zwischen Beratung und politischem Druck unternehmen müssen, nachdem gerade die Taktik der Einbindung der Sozialisten und der bürgerlichen Parteien in die Regierung eine vollständige Kontrolle nicht zuließ. Zudem arbeiteten, wie Schauf und Kowalski nachweisen, die verschiedenen sowjetischen Abteilungen in Spanien unkoordiniert nebeneinander. Ihre Wahrnehmungen und Analysen widersprachen sich häufig. Die sowjetische Spanienpolitik sei durch Unerfahrenheit der Beteiligten gekennzeichnet gewesen, was auch darauf zurückzuführen sei, dass es sich um das erste groß angelegte außenpolitische Engagement der Sowjetunion gehandelt habe. Ein übriges hätten die Auswirkungen der Säuberungsmaßnahmen in Moskau bewirkt, die auch direkt das sowjetische militärische und diplomatische Personal in Spanien betrafen. Viele hochrangige Funktionsträger wie Botschafter Marcel Rosenberg, sein Nachfolger Leon Gaiskis, der Außenhandelsbeauftragte Arthur Staschewski, der Generalkonsul in Barcelona Wladimir Antonov Ovsenko, der Militärattaché Wladimir Gorev, eine Reihe von Generälen und auch der Korrespondent der Prawda und Agent Stalins Michail Koltsow fielen dem Staatsterror im Heimatland zum Opfer. Alle diese Faktoren führten zu einer beträchtlichen Desorganisation der Arbeit in Spanien. Trotz der flächendeckenden Ausbreitung der sozialen Revolution und des Autoritätsverlustes der Zentralregierung waren die staatlichen Strukturen als solche erhalten geblieben. Parallel zu den kriegsbedingten Zentralisierungsbestrebungen innerhalb der Streitkräfte sollte die republikanische Regierung nun auch alles daran setzen, wieder die politische Kontrolle über das Land zu erlangen. Anfang September 1936 löste Largo Caballero Giral im Amt des Ministerpräsidenten ab, dem es nicht gelungen war, internationale Hilfe zu mobilisieren und dessen Regierung dem Druck der Straße hatte nachgeben müssen. Im Sinne seiner sozialrevolutionären Vorstellungen vertrat Largo Caballero dabei zunächst die Forderung, dass eine Regierung allein aus Arbeitervertretern unter Ausschluss von bürgerlichen Parteien geschaffen werden müsse. Schließlich gab er aber dem Drängen moderater Sozialisten um Indalecio Prieto nach, die für die Schaffung einer möglichst breiten Front plädierten. So wurde schließlich eine Regierung gebildet, die aus Sozialisten, republikanischen Linksparteien und Kommunisten bestand. Sie setzte sich aber nicht nur aus den klassischen Volksfrontparteien zusammen, in ihr waren auch die konservativ-katholisch-nationalistische Partei des Baskenlandes, PNUB, PNV, und zwei Monate später sogar die anarcho-syndikalistische CNT vertreten. Hinter diesem Einlenken Largo Caballeros stand auch der Druck des sowjetischen Botschafters Marcel Rosenberg, der vor einer reinen Volksfrontregierung warnte und auf die negativen Auswirkungen im Ausland und die damit verbundenen Gefahren hinwies. Aber auch die oberste Sowjetführung selbst versuchte in diesem Fall, direkt politischen Einfluss zu nehmen. So erhielt der spanische Ministerpräsident zu seiner Bestürzung im Dezember 1936 den unverblümten Ratschlag Stalins, nicht nur die städtischen Kleinbürger, die Führung der bürgerlichen Parteien und die Bauern in die Regierungsarbeit mit einzubinden, sondern auch öffentlich bekannt zu geben, dass sich die Regierung Spaniens vehement gegen die Verletzung der legitimen Interessen und der Eigentumsrechte von Ausländern einsetzen werde. Vor allem sollte jeder Versuch einer Neuordnung der Gesellschaft unterbunden werden und vielmehr das bürgerlich-parlamentarische System erhalten bleiben. Die Entgegnung von Largo Caballero, dass er nicht bereit sei, sich bei der Umsetzung der Revolution von internationalen Rücksichten leiten zu lassen, sowie sein Hinweis, dass das parlamentarische System in Spanien keine ausgeprägten Befürworter habe, nicht einmal unter den Republikanern, sollten den Grundstein für gewaltige Spannungen bilden. Während also fortan sozialrevolutionäre Tendenzen innerhalb der sozialistischen Partei mittels intensiver sowjetischer Beratung klein gehalten werden sollten, wurden andererseits dezidiert sozialrevolutionäre Gruppierungen wie die Anarchisten und die im Partido Obrero de Unificación Marxista, PUM, zusammengeschlossenen revolutionären Kommunisten immer stärker zum offenen Angriffsziel der PCE. Im Kern ging es um die Frage, ob Revolution und Kriegsführung parallel zueinander verfolgt werden könnten. Für die Kommunisten war klar, dass zunächst der Krieg gewonnen werden müsse, bevor über eine neue Gesellschaftsordnung nachgedacht werden könne. Allerdings deuten bestimmte Bestrebungen, wie die mit Nachdruck aber erfolglos betriebenen Versuche zur Schaffung einer sozialistischen Einheitspartei unter der dogmatischen Führung der Kommunisten darauf hin, dass Stalin in Spanien die Etablierung einer sowjetisch dominierten Volksrepublik anstrebte. Im Hinblick auf den unbedingten Vorrang der Verteidigungsleistung pflichteten moderate Sozialisten und bürgerlich-republikanische Parteien den Kommunisten bei. Für die Anarchisten, die von Moskau unabhängigen Kommunisten des PUM, sowie für die radikale Linke innerhalb der PSOE, war wiederum der Sieg der Revolution eine Vorbedingung für den Sieg über den Faschismus. Anders ausgedrückt, lediglich der Erfolg der Revolution könne die notwendigen Kräfte freisetzen, um den Kampf erfolgreich zu führen. Während die Verfechter der Revolution auf den Enthusiasmus der Massen setzten, fürchteten sich die bürgerlich-republikanischen Kräfte nicht nur vor der Revolution. Sie glaubten zudem, wie die Kommunisten, ausschließlich an den Erfolg einer disziplinierten Organisation des Kampfes. Verstaatlichungs- und zentrale Lenkungsvorhaben seien angesichts der Erfordernisse einer Kriegswirtschaft imperativ. Aus innen- wie außenpolitischen Erwägungen heraus sollte der Kapitalismus beibehalten, allerdings einer Planwirtschaft und einer stark gewerkschaftlichen Kontrolle unterworfen werden. Allein die Tatsache, dass sich die Anarcho-Syndikalisten an der Zentralregierung beteiligten und damit ureigene Überzeugungen verrieten, zeigt, wie brisant die politische Lage war. Gerade die Anarchisten waren angesichts der stetig an Macht gewinnenden Kommunisten in eine immer defensivere Lage geraten. Wollte die CNT die Macht nicht gänzlich aus den Händen geben, musste sie sich bei allen ideologischen Vorbehalten an der Regierung beteiligen und von ihrer prinzipiellen Ablehnung des Staates abrücken. Die Anarchisten sahen sich sogar gezwungen, der Beibehaltung des Privateigentums in einigen Bereichen zuzustimmen. Die Erfordernisse in der Lenkung komplexer Wirtschaftsabläufe führte auch zwangsläufig zu bürokratischen, zentralisierten und hierarchisierten Leistungs- und Planungsprinzipien und damit zu einer Abkehr von dem Grundsatz der Eigenverantwortlichkeit der Kollektivmitglieder und der basisdemokratischen Entscheidungsprozesse. Die Regierungsbeteiligung der Anarchisten im Rahmen einer Konzentration aller zur Verfügung stehenden Kräfte für den Kampf gegen die Nationalisten ging allem Anschein nach ebenfalls auf die Initiative Moskaus zurück. Die Anarchisten sollten zum einen auf die vorrangige Aufgabe der Erreichung des Kriegszieles eingeschworen werden, um so die innere Front weiter zu stabilisieren. Da die CNT und die FAI aber eine breite Unterstützung der Massen genossen, sollte ihnen zum anderen die undankbare Rolle zufallen, die entfachte soziale Umgestaltung zu beenden und die Kompetenzen der im Rahmen der Revolution geschaffenen Organe zugunsten der Zentralgewalt zurückzudrängen. Nach Bernica führte der Regierungseintritt von CNT und FAI nicht nur zu einer Identitätskrise der libertären Bewegung, sondern trug zugleich zur Domestizierung der Revolution und indirekt zur Machterweiterung der Kommunisten bei. Denn Die Bündelung der politischen, sozialen und ökonomischen Kräfte sollte nicht nur mit dem Ziel einer möglichst effektiven Kriegsführung, sondern auch zur Durchsetzung der Ordnungsvorstellungen der Kommunisten erfolgen. Die lagerübergreifende Regierungsbildung konnte aber die grundsätzlichen Differenzen kaum überdecken. Konflikte zwischen Kommunisten und sozialrevolutionären Gruppierungen sollten daher das Erscheinungsbild der Republik den gesamten Krieg hindurch prägen. Als etwa der legendäre anarchistische Führer Buenaventura Durruti Mitte November 1936 unter nicht geklärten Umständen in Madrid durch einen Schuss getötet wurde, eine naheliegende Erklärung lautete, dass ihn ein nationalistischer Heckenschütze getroffen hatte, zeigten sich die Anarchisten davon überzeugt, Durruti sei durch Kommunisten erschossen worden, um einen charismatischen Konkurrenten aus dem Weg zu räumen. Die Kommunisten wiederum beschuldigten die Anarchisten, ihren Führer selbst getötet zu haben, da er innerhalb der eigenen Reihen aufgrund der von ihm geforderten Disziplin verhasst gewesen sei. Auch sollten die Auseinandersetzungen über die richtige Strategie in der Kriegs- und Kriegswirtschaftsführung fortbestehen. Die Anarchisten wehrten sich weiter gegen die durch die Kommunisten propagierte zentralistische Befehlsstruktur und hielten zunächst an ihren sozialrevolutionären Milizen und Komitees fest. Letztlich sollten die Verfechter der sozialen Revolution ihre Positionen nicht halten können. Zunächst begann die Zentralregierung damit, bürokratische Hemmnisse gegen die kollektivierten Produktionsstätten zu schaffen. Unternehmen, die sich nicht den planwirtschaftlichen Erfordernissen der Kriegswirtschaft unterwarfen, erfuhren Nachteile, etwa durch die restriktive Kreditvergabe. Zudem begannen die Kommunisten damit, die besitzenden bürgerlichen Schichten zu umwerben und machten mit diesen gemeinsame Front, etwa im Hinblick auf die im Rahmen der sozialen Revolution durchgeführten Enteignungen kleinerer Grundbesitzer. An Schärfe gewannen aber auch die Konflikte zwischen den Kommunisten und Ministerpräsident Largo Caballero. Dieser versuchte vergeblich, eine von Moskau unabhängige Politik zu betreiben. Im Zusammenhang mit der Schaffung des Volksheeres war es bereits zu einem offenen Schlagabtausch zwischen Largo Caballero und dem sowjetischen Botschafter gekommen, als sich der spanische Ministerpräsident geweigert hatte, bestimmte von den Kommunisten geforderte Umbesetzungen an der Spitze der militärischen Befehlshierarchie vorzunehmen. Dass aus dieser Konfrontation letztlich die Kommunisten als Sieger hervorgingen und die geforderten Umstrukturierungen in der Befehlsspitze schließlich doch umgesetzt wurden, zeigt deutlich, wer inzwischen die Macht im Staate ausübte. Largo Caballero war es aber auch nicht gelungen, die Staatsgewalt schlagkräftig zu zentralisieren. So hatte er teilweise sogar dieser Zentralisierung selbst entgegengewirkt, indem unter seiner Führung das Autonomiestatut für das Baskenland durch die Madrider Cortes verabschiedet wurde. Zudem entglitt der Zentralregierung die Kontrolle über die politischen und militärischen Vorgänge in dieser Region und in Katalonien. Anfang Mai 1937 musste Largo Caballero mangels Rückhalts innerhalb der Regierung von seinem Amt zurücktreten. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 188, eine Niemandslandproduktion 2020. Literaturhinweis: Ich verlas einen Auszug aus dem Buch »Der Spanische Bürgerkrieg – Geschichte eines europäischen Konflikts« von Carlos Collado Seidel. Das Buch ist als Taschenbuch im Verlag C.H. Beck 2006 in München erschienen. No pasarán. No pasarán. Pasaremos. Pasaremos. Pasaremos. Bleib mir vom Leibe und wasch dir die Hände. Komm mir nicht zu nah und wasch dir die Hände. Tanz die Distanz, tanz die soziale Distanz. Gib mir keine Hand und wasch dir die Hände. Gib mir keinen Kuss und wasch dir die Hände. Tanz die Distanz, tanz die soziale Distanz. Geh nicht zur Schule und wasch dir die Hände. Geh nicht zur Arbeit und wasch dir die Hände. tanz die Distanz, tanz die soziale Distanz. Tanz die soziale Distanz. Tanz den Virus und jetzt den Mundschutz und jetzt den Kekulé und jetzt die Charité. Lass dich testen und tanz nach Westen, tanz nach Osten und tanz in Drosten und tanz die Distanz, tanz die soziale Distanz. Soziale, totale, normale, die ganz radikale Distanz. Klopapier ist alle, Nudeln sind alle. Kauf dir einen Hamster, Hamster sind alle. Tanz die Distanz, tanz die soziale Distanz. Mach kein Hauskonzert, aber wasch dir die Hände. Mach was Mutti sagt und wasch dir die Hände. Tanz die Distanz, tanz die soziale Distanz. Bankrott und dann wasch dir die Hände. Hol dir Hartz IV und dann wasch dir die Hände. Tanz die Distanz, tanz die soziale Distanz. Tanz die soziale Distanz. Tanz den Virus und jetzt den Mundschutz und jetzt die Quarantäne und mach jetzt keine Pläne. Tanz die Krise und tanz die Pause und tanz die Pleite und bleib zu Hause. Und tanz die Distanz, tanz die soziale Distanz. Soziale, totale, normale, die ganz radikale Distanz. Angesichts der durch die Pandemie verursachten gewaltigen Veränderungen, nicht nur auf dem Arbeitsmarkt, sondern in vielen Lebensbereichen unserer Gesellschaft, stellt sich nun die Frage, wie es sich verhindern lässt, dass ganze Bevölkerungsschichten in Armut und Elend abrutschen. Die Frage des bedingungslosen Grundeinkommens wirft sich hier automatisch wieder auf. Wir haben einen interessanten Beitrag aus Le Monde Diplomatique, einen Debattenbeitrag zum Thema. Also, fremde Podcasts im Niemandsland, das bedingungslose Grundeinkommen. Endlich Gleichheit oder das Ende des Sozialstaats. Über die Probleme des bedingungslosen Grundeinkommens. Von Branko Milanovic. Die Furcht vor Massenarbeitslosigkeit hat im Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens zu plötzlicher Popularität verholfen. Das bedingungslose Grundeinkommen weist vier Merkmale auf. Es ist universell, das heißt, es würde jedem Bürger ein Einkommen garantieren. Es ist bedingungslos, das heißt, die Bürger müssten keinerlei Voraussetzungen erfüllen, um es beziehen zu können. Es ist eine Geldleistung und es ist eine Einkommensquelle, das heißt, ein konstanter Geldfluss statt einer einmaligen Beihilfe. Das Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens findet bei vielen Linken Zustimmung, weil es großzügig scheint und die Armut sowie möglicherweise die Ungleichheit verringern würde, wenn es ausreichend hoch angesetzt würde. Es scheint das Problem der Ungleichheit von unten nach oben zu lösen. Anstatt die höchsten Einkommen zu verringern, werden die niedrigsten angehoben. Und wenn die niedrigsten Einkommen auf ein ausreichend hohes Niveau steigen, geht dies mit relativ hohen Steuern für die Reichen einher, was wiederum die Einkommensungleichheit verringern wird. Aber das Konzept findet auch auf der Rechten Zustimmung, wenn auch aus ganz anderen Gründen. Es scheint eine Möglichkeit darzustellen, den endlosen Klagen über extrem hohe Einkommen und den Versuchen zur Begrenzung solcher Einkommen ein Ende zu setzen und die unablässigen Modifikationen des Steuer- und Transfersystems ein für allemal zu beenden. Wenn die Reichen einmal zugestimmt haben, alle Menschen ungeachtet ihrer Verdienste mit einem Einkommen zu versorgen, das für ein Leben in Würde genügt, kann die Ungleichheit so groß werden, wie der Markt und der monopolistische Wettbewerb erlauben. Die Rechten betrachten das bedingungslose Grundeinkommen daher als Instrument, um hohe Einkommen zu maximieren und sie zugleich gesellschaftlich akzeptabel zu machen. Wenn ein Vorhaben bei zwei Interessengruppen mit gegensätzlichen Zielen Zustimmung findet, so wird es mit Sicherheit mindestens eine der beiden Seiten und möglicherweise beide enttäuschen. Aber während über das bedingungslose Grundeinkommen debattiert wird, können sich beide Seiten in dem Glauben wiegen, am Ende Recht zu behalten. Was bedeutet, dass das Konzept für beide Seiten seine politische Attraktivität nicht verlieren wird. Genau in dieser Situation befinden wir uns gegenwärtig. Aber so verlockend das bedingungslose Grundeinkommen politisch auch sein mag, es verursacht erhebliche Probleme, die seine Verwirklichung erschweren. Erstens haben wir fast keine Erfahrung damit. Im World Development Report der Weltbank für das Jahr 2019, der im Wesentlichen die Automation und dem bedingungslosen Grundeinkommen gewidmet ist, werden nur zwei landesweite Experimente mit einem universellen Grundeinkommen genannt. Eines fand in der Mongolei statt, wo allen Bürgern 2 Jahre lang ein bedingungsloses Grundeinkommen von umgerechnet $16,50 im Monat ausgezahlt wurde, bis die für die Finanzierung verfügbaren Mittel erschöpft waren, die aus dem Verkauf von seltenen Erden stammten. Das andere wurde im Iran durchgeführt, wo Energiesubventionen durch eine Transferzahlung ersetzt wurden, von der 96% der Bevölkerung profitierten. Der Betrag lag bei $45 pro Person und Monat und das Programm dauerte 1 Jahr. Das ist alles. Alle anderen Programme waren lächerlich klein. Finnland führte einen Versuch mit 2000 Arbeitslosen durch und das kalifornische Oakland experimentierte mit einem Grundeinkommen für 100 Familien. Da das Grundeinkommen im finnischen Experiment nur Arbeitslosen gewährt wurde, war es weder universell noch bedingungslos. Der US-Bundesstaat Alaska zahlt jedem Bürger jährlich eine Beihilfe, die mit den Erträgen eines Rohstofffonds finanziert wird. Aber diese einmalige Ausschüttung hängt von der Entwicklung des Fonds ab und stellt kein garantiertes monatliches Grundeinkommen dar, das die Lebenshaltungskosten decken soll. Betrachtet man diese Erfahrungen in ihrer Gesamtheit, so verraten sie uns sehr wenig über Machbarkeit und Wirkung eines Grundeinkommens und haben nichts mit dem zu tun, was ein echtes, bedingungsloses Grundeinkommen nach Ansicht seiner Befürworter leisten sollte. Es sollte ein universelles, nachhaltiges, akzeptables Grundeinkommen für alle Bürger sein, das monatlich und aus Sicht der Gesellschaft unbegrenzt bzw. aus Sicht des Individuums bis zum Tod gezahlt wird. Nun ließe sich einwenden, die Tatsache, dass etwas nicht ausprobiert worden ist, sei kein Beleg dafür, dass es nicht funktionieren kann. Das ist ein berechtigter Einwand. Allerdings gibt es bisher auch keinen Beleg dafür, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen tatsächlich funktionieren wird. Das zweite Problem sind die Kosten. Hier ist die Situation ein wenig komplexer. Es liegt auf der Hand, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen aus finanziellen Gründen nicht neben allen anderen Programmen, von Kinderbeihilfen bis zur Berufsunfähigkeitsversicherung laufen könnte. Die Frage ist also, welche anderen Programme müssten in welchem Umfang gekürzt werden, wenn das bedingungslose Grundeinkommen fiskalisch neutral sein soll? Es ist zweifellos möglich, ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen, ohne das Steueraufkommen zu erhöhen. Dazu müssten nur bestehende Programme aufgegeben oder gekürzt werden, und der ausgezahlte Barbetrag müsste auf einem geeigneten, äquivalenten Niveau liegen. Die Frage ist also, ob dieser Betrag hoch genug sein wird, um den Bürgern einen angemessenen Lebensstandard zu garantieren. Die Linken würden sich von einem zu niedrigen Niveau nicht abschrecken lassen, sondern einfach Steuererhöhungen fordern. Sie zerbrechen sich nicht unbedingt den Kopf über die fiskalische Neutralität. Hingegen ist unklar, ob die Rechten mit einem derart kostspieligen Programm und entsprechend hohen Steuern einverstanden wären. Das bedingungslose Grundeinkommen müsste nicht nur über einen eingebauten Mechanismus zur Inflationsanpassung verfügen, sondern seine Höhe müsste auch an das reale Bruttoinlandsproduktwachstum gekoppelt werden. Zum Beispiel könnte das Grundeinkommen alle 2 oder 3 Jahre um einen dem prozentualen Anstieg des Pro-Kopf-BIP entsprechenden Betrag erhöht werden. Das dritte Problem ist philosophischer Art. Der in den reichen Ländern existierende Wohlfahrtsstaat wurde auf der Sozialversicherung aufgebaut. Das Prinzip der Sozialversicherung wurde als Rückgrat der Sozialdemokratie bezeichnet. Es sichert die Bürger, in einigen Fällen nur die Beschäftigten, gegen vorhersehbare Notsituationen ab, die ihnen eine Erwerbstätigkeit unmöglich machen, und erhält ihren Lebensstandard. Es versichert die Menschen gegen Krankheit und Behinderung, gegen Einkommenseinbußen durch Schwangerschaft und Kinderpflege, gegen Armut im Alter und gegen den Verlust des Arbeitsplatzes. Es muss sozial, das heißt universell sein, um jene Art von Selbstselektion zu vermeiden, die das System finanziell untragbar machen würde. Wenn diejenigen, die das Risiko der Arbeitslosigkeit für sich selbst als gering einschätzen, selbst entscheiden können, nicht in die Arbeitslosenversicherung einzuzahlen, dann werden schließlich nur noch die Personen Beiträge leisten, die ein hohes Risiko tragen. In der Folge würden die Versicherungsbeiträge um ein Vielfaches steigen. Deshalb sind Universalismus und Umverteilung feste Bestandteile des Systems. Außerdem sieht das System für jene, die trotz der Sozialversicherung noch immer kein ausreichendes Einkommen haben, bedarfsorientierte Sozialhilfeleistungen vor, die anders als die allgemeine Sozialversicherung eindeutig der Armutsvermeidung dienen. Mit der Einführung eines universellen, bedingungslosen Grundeinkommens würde das Prinzip aufgegeben, auf dem der heutige Wohlfahrtsstaat beruht. Das bedingungslose Grundeinkommen versichert die Bürger nicht gegen Risiken, sondern es ignoriert die Risiken vollkommen. Es verteilt das Geld zu gleichen Teilen an alle Menschen, wobei die Wohlhabenden das bezogene Grundeinkommen durch die Steuern wieder zurückgeben. Das ist nicht zwangsläufig ein entscheidendes Argument gegen das bedingungslose Grundeinkommen. Die Philosophie, auf der ein Wohlfahrtsstaat beruht, kann geändert werden. Und unter Umständen kann das ratsam sein. Es muss uns jedoch klar sein, dass die Abkehr vom gegenwärtigen Sozialversicherungssystem und der Übergang zum bedingungslosen Grundeinkommen nicht einfach eine technische und finanzielle Veränderung wäre, sondern eine umfassende Neuformulierung der Philosophie erfordern würde, die den Wohlfahrtsstaat seit mehr als einem Jahrhundert prägt. Das vierte Problem ist ebenfalls philosophischer Natur, betrifft jedoch die übergeordnete Frage, welche gesellschaftliche Entwicklung mit der Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens in Gang gesetzt würde. Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass Linke und Rechte offenbar ganz unterschiedliche Vorstellungen von der Gesellschaft haben, die mit einem bedingungslosen Grundeinkommen entstehen würde. Die Linken glauben, es werde den höchsten Einkommen Grenzen setzen und die Ungleichheit verringern. Die Rechten sind überzeugt, es werde genau das Gegenteil bewirken. Außerdem wissen wir nicht, welche Auswirkungen das bedingungslose Grundeinkommen auf die Bereitschaft der Menschen haben würde, nach Jobs zu suchen und zu arbeiten. Einerseits sollte sich die regelmäßige Zahlung eines feststehenden Geldbetrags nicht auf die Entscheidungen über die Arbeit auswirken. Andererseits könnte das höhere Einkommen, das man verglichen mit überhaupt keinem Einkommen oder Sozialhilfe erhalten wird, den betroffenen Personen einen Anreiz geben, ihre Freizeit zu erhöhen, das heißt weniger zu arbeiten. Es ist möglich, dass die Wirkung des bedingungslosen Grundeinkommens auf die Arbeit insgesamt gering wäre. Aber es besteht auch die Möglichkeit einer gesellschaftlichen Polarisierung. Wenn sich zum Beispiel 20% der Erwerbsbevölkerung entschließen, überhaupt nicht zu arbeiten. Zu denen, die sich entscheiden, nicht zu arbeiten, weil ihnen das Grundeinkommen genügt, kommen noch jene hinzu, die nicht arbeiten müssen, weil sie aufgrund eines geerbten Vermögens ein hohes Kapitaleinkommen beziehen. So entstünde eine dreigeteilte Gesellschaft, in der jene am untersten Ende der Einkommensverteilung und viele derer an der Spitze überhaupt nicht mehr arbeiten würden, während es die Mittelschicht sehr wohltun würde. Wäre eine solche Gesellschaft, in der die Arbeit nicht als etwas an sich Wertvolles und Wünschenswertes betrachtet würde und in der vielleicht ein Drittel der jungen Menschen nicht erwerbstätig wäre, eine gute Gesellschaft? Mit diesen Fragen müssen wir uns beschäftigen, bevor wir uns für oder gegen das bedingungslose Grundeinkommen entscheiden. Keiner der zuvor genannten Einwände ist an sich ausreichend, um die Idee zu verwerfen. Diese Probleme könnten allesamt gelöst, umgangen oder vielleicht als unwahrscheinlich ausgeschlossen werden. Aber in ihrer Gesamtheit sollten sie uns dazu veranlassen, gründlich darüber nachzudenken, ob es ratsam ist, das bedingungslose Grundeinkommen einzuführen. Branko Milanović ist ein serbisch-US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler. Der vorliegende Text ist ein Vorabdruck aus seinem neuen Buch, das am 14. September erscheint. Kapitalismus global. Über die Zukunft des Systems, das die Welt beherrscht. Aus dem Englischen von Stefan Gebauer. Berlin, 2020. Wir danken dem Verlag für die Abdruckgenehmigung. Weihnachten ist der stillste Tag im Jahr. Da hörst du alle Herzen gehen und schlagen, wie Uhren, welche Abendstunden sagen. Weihnachten ist der stillste Tag im Jahr. Da werden alle Kinderaugen groß, als ob die Dinge wüchsen, die sie schauen. Und mütterlicher werden alle Frauen, und alle Kinderaugen werden groß. Da musst du draußen gehen, im weiten Land. Willst du die Weihnacht sehen, die unversehrte? Als ob dein Sinn der Städte nie begehrte. So musst du draußen gehen im weiten Land. Große Himmel über dir, die auf entfernten, weißen Wäldern ruhen. Die Wege wachsen unter deinen Schuhen und große Himmel dämmern über dir. Und in den großen Himmeln steht ein Stern, ganz aufgeblüht, zu selten großer Helle. Die Fernen nähern sich wie eine Welle und in den großen Himmeln steht ein Stern. Niemandsland és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4 que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. durch unsere DDR-Tour gescheitert ist. Das ist sehr dumm gelaufen, aber nur zu machen. Shit happens. Gudrun Schneier und der Zoo, die drei Strophe sind ganz speziell für euch. Immer ist es für mich nicht ganz klar, so wie doch sicher ist, dass er die nicht genügt. Immer die Vorurteile aufzubauen, die sieht plötzlich ja von keiner Kreo, ich schätze den Osten West. Weil es schon simpel wäre noch grausam, wenn man alles wie bisher in der Schwarz-Wiese gut und böse Schema fest. Wie auch schon hat sich schon uns damit belohnt. Die Angst ist schön im Bundeswehr und fragt am Weg. Und so nur jeder mit gemeinsam kein Begon. Komm mit einer Anfang um zu hören, ich will mal ich. Hey, Lola, komm doch, war die den Tee so weh. Komm mal, Mono, mach da, wenn wir jetzt sagen will, mit höchste Zehn. Doch die Versteckspielregeln, die mich interessieren, wir sind da nichts, war durch und uns bedroht. Und wenn dann die Bass und den nicht hören, da wohnen wir vier Grenzen los. Kommen wir ins Keller dafür da, sind Pharisäer, die sich fristen in der Bahn. Doch wer sich wie nennt, ist bekannt, nicht aus uns acht, nur sonst noch Menschen sind, ob Frau, ob Kind, ob Mann. Was für die Hehe, mich zu treffen, selbst zu spüren, was ihr lasst. An uns sehen und gehen die spannenden Song, den ihr dabei war, dass der Fahrt schenkt, schafft. Nehmen wir wurde bloß, beim Klartex lieber, und die Epe, schöne Jung. Und in die Spannung, jede Schwester, jede Bruder, komm, es gibt Berge hoch bis zur Ostsee. Von Eisenach bis Frankfurt an der Oder. Und von uns liebe Körper, das ist auch schwer bei ihm. Hey, Oder! Und du, wann ist das Käse und weg? Wenn man Mono machen darf, wenn wir es sagen will, mit höchsten Zick. Doch die versteckt für Real, die mich interessieren. Wir sehen da nichts, was durch und uns bedroht. Und wenn man die Bresse endlich hört, da wollen wir viel. Die Clique, die sich Volksvertreter nennt. Uns geht dafür wirklich offiziell kein Spann. Hier wird anders um unsere Nähe brennt. Denn wir haben von mir die Hand gewiesen, du, wo braun wohnt. Ja, der Schmiede mit der Schwerstgrad zu einem Ploch. Ein SS-20 zu einem Traktor und ein Börschchen zu einer Lok. Ja, von Rüstung schwach sind, so wie wir du. Sind Pazifisten ohne Wenn und Aber. Ohne Hier und die Jahre, nee. Ja, mit mir der Nass voll vor dem ganzen Laber. Ja, nichts Besonderes für uns, wenn wir schwer war, hey. Hey, du, und du, wann ist das Käse so weg? Dann wollen wir Urlaub machen, dann haben wir es auch, wie es höchstens singt. Na, die versteckte Rehe, die mich interessieren. Wir sehen da nichts, was wir schon uns bedroht. Die Katastrophen und gemischten Meldungen im heutigen Niemandsland für die Woche vom 14. bis zum 21. Dezember 2020. Berlin. Zum letzten Mal in diesem Jahr stellt Kanzlerin Merkel sich im Bundestag Fragen und hält Corona-Impfungen 2020 noch für möglich. Seit Mittwoch befindet Deutschland sich im Winterlockdown. Die Schulen sind zu, die Wirtschaft ist runtergefahren. Und zum letzten Mal in diesem Jahr musste sich auch Kanzlerin Angela Merkel von der CDU im Bundestag den Fragen der Abgeordneten stellen. Unter anderem zu den geplanten Corona-Impfungen in Deutschland. Dabei schloss Merkel Nachsteuerungen je nach Zulauf der verschiedenen Impfstoffe nicht aus. Das Vorgehen hänge nun davon ab, was die Zulassungsbehörden zur Eignung der Impfstoffe für die jeweilige Gruppe feststellten. Deshalb kann man eine Impfstrategie auch nicht einfach einmal als Gesetz festlegen, sagte Merkel. Die Bundesregierung setzt auf eine europäische Zulassung des ersten Impfstoffes kurz vor Weihnachten. Die ersten Impfungen könnten also noch vor dem Jahreswechsel starten. Bislang wurden bei 6 Herstellern Impfstoffe gebucht. Bei Impfungen wird es zunächst eine Priorisierung besonders gefährdeter Gruppen geben, so die Kanzlerin. Wenn alle Stoffe in ausreichender Menge da seien, wird es sicherlich auch möglich sein, einen bestimmten Stoff anzufragen. Es gehe aber auch darum, welcher Stoff für welche Gruppe am besten geeignet sei. Ziel sei es, eine Herdenimmunität zu erreichen, wobei laut Experten 65-70% der Bevölkerung geimpft werden müssten. Falls mehr als 40, 50 oder 60% der Menschen sich nicht impfen lassen wollten, werden wir noch sehr lange eine Maske tragen müssen. Merkel bekräftigte jedoch, dass keine Impfpflicht eingeführt wird. Das Bundesgesundheitsministerium will in einer Impfverordnung die Reihenfolge von Impfungen festlegen. Ziel wird es sein, diejenigen zuerst zu impfen, die besonders gefährdet seien, sowie diejenigen, die diese Menschen betreuen. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hatte sich für einen bundeseinheitlichen Ablauf bei den Corona-Impfungen ausgesprochen. Dann könne die Bevölkerung auch mit einer einheitlichen Medienkampagne darüber informiert werden, was auf sie zukomme, sagt die Gewerkschaftsvorsitzende Susanne Jona im Deutschlandfunk. Vor allem über Priorisierungskriterien und mögliche Nebenwirkungen müsse aufgeklärt werden, damit die Impfbereitschaft nicht abnehme. Bleiben wir beim Thema Impfstoffe und Impfungen. Diesmal ist die Frage, wie wird die EU vorgehen? Die EU-Kommission will die Verträge mit den Pharmafirmen immer noch nicht offenlegen. Das gefährdet das Vertrauen, kritisieren die Grünen. Die Taz schreibt hierzu Folgendes. Pünktlich zu Weihnachten wird auch in Deutschland und in der EU die Corona-Impfung beginnen. Dies bestätigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch im Europaparlament in Brüssel. Lasst uns so bald wie möglich gemeinsam mit dem Impfen anfangen. Zusammen als 27 mit einem Start am selben Tag, so die CDU-Politikerin. Doch während von der Leyen die gute Nachricht verkündete, wuchs bei vielen EU-Abgeordneten die Wut. Denn die EU-Behörde weigert sich weiterhin, die geheimnisumwitterten Verträge mit den Impfstoffherstellern offenzulegen und endlich für Transparenz zu sorgen. Dies geht aus einem Brief der Kommissionschefin hervor, der Taz vorliegt. Eine Veröffentlichung der Verträge mit BioNTech, Pfizer und anderen Pharmafirmen wäre schädlich für die gesamte Beschaffungsprozedur, heißt es darin. Es würde die kostengünstige Versorgung mit dem begehrten Impfstoff einem ernsten Risiko aussetzen. Zudem könne es die Wettbewerbssituation der beteiligten Unternehmen schwächen. Deshalb soll der Preis einer Impfdose ebenso unter dem Deckel bleiben wie die Haftungsregeln. Die Haftung sei streng nach EU-Recht geregelt, schreibt von der Leyen. Wir werden nie Kompromisse bei den gültigen Regeln machen, die bei der Markteinführung eines Medizinproduktes zur Anwendung kommen, heißt es wörtlich. Derlei Worte passen allerdings schlecht zu dem massiven Druck, den Deutschland und andere EU-Staaten ausgeübt haben, damit die Zulassung des BioNTech-Impfstoffes um eine Woche vorgezogen wird. Ursprünglich sollte die Entscheidung in der Europäischen Arzneimittelbehörde erst nach Weihnachten fallen. Nun wurde sie auf den 21. Dezember vorgezogen. Die Geheimniskrämerei könnte nun auch das Vertrauen der Bürger in den neuen Impfstoff untergraben, fürchtet der grüne Europaabgeordnete Rasmus Andresen, der von der Leyen gemeinsam mit anderen Parlamentariern aus mehreren Fraktionen um Offenlegung gebeten hatte. Gerade um Vertrauen in den Impfstoff herzustellen, brauchen wir volle Transparenz, sagte Andresen der Taz. Es ist Recht und vor allem unsere Pflicht, vor der Freigabe von Milliardenzahlungen alle Informationen überprüfen zu können, so Andresen weiter. Ich bin entsetzt, dass Ursula von der Leyen dieses Recht einfach so vom Tisch fegt. Die Impfdosen könnte nach Aussagen des Europäischen Pharmaverbandes EFPIA pro Einheit zwischen 5 und 15 Euro kosten. Die EU hat von dem Mainzer Unternehmen BioNTech und seinem amerikanischen Partner Pfizer rund 300 Millionen Impfdosen erworben. Nach Angaben des Handelsblatts bürgt die EU für finanzielle Risiken, doch offenlegen will sie das nicht. Thema Kultur. Der Kulturbranche droht der Konformismus, schreibt die Taz in einem langen Artikel zum Thema. Eine Studie des Wirtschaftsministeriums prognostiziert fatale Folgen für die Kulturbranche. Es drohen Pleiten und Monopolisierung. Die Kulturbranche fiel im Lockdown-Diskurs als schnöde Freizeitaktivität oft unter den Tisch. Zu Unrecht, denn ihr ökonomisches Gewicht ist beachtlich. In dem Monitoringbericht Kultur- und Kreativwirtschaft 2020, gerade herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, rangiert sie mit einer Bruttowertschöpfung von etwa 106 Milliarden Euro für das Jahr 2019 auf gleicher Höhe mit Maschinenbau 111 Milliarden und deutlich vor den Finanzdienstleistern mit 74 Milliarden. Sie produziert doppelt so viel wie die chemische Industrie, 52 Milliarden. Auch die Anzahl der Beschäftigten, 1,8 Millionen Personen, darunter knapp 980.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, ist bemerkenswert. Ihren starken Auftritt verdankt sie allerdings der Game- und Softwareindustrie, die auch zur Kreativbranche gezählt wird. Fast die Hälfte aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, das sind 430.000 und mehr als ein Drittel der Bruttowertschöpfung, 36 Milliarden, ordnet die Studie diesem Bereich zu. Klassische Gattungen wie darstellende Kunst, bildende Kunst und Literatur trugen zwischen 1,2 und 8,2 Milliarden Euro bei. Auch Architektur, Film, Presse und Werbung werden übrigens zur Kultur- und Kreativbranche gezählt. So heterogen wie diese ist, so unterschiedlich schlagen sich auch die Auswirkungen der Pandemie in dem Bericht nieder. In dem Szenario, das von einem zweiten Lockdown in der zweiten Jahreshälfte ausging, wird 2020 für die darstellende Kunst ein Umsatzeinbruch von 75% erwartet. Für die bildende Kunst liegt er bei 64%, in der Filmbranche bei 72% und in der Musik bei 59%. Für die Games- und Softwareindustrie prognostiziert man einen Rückgang von nur 10%. Angesichts der gestiegenen Nutzung von Streaming und dem allgemeinen Digitalisierungsboom überrascht dieser Rückgang. Dennoch lässt sich auch rein ökonomisch eine massive Verschiebung von Kulturaktivitäten vom Konzert-, Theater- und Kinoerlebnis hin zum Digitalen und Distanzierten ablesen. Ein Blick in die Teilbranchen offenbart den Wandel noch deutlicher. Für die Musikbranche erwartet der Bericht eine Masseninsolvenz der gesamten Club- und Live-Spielstättenbetreiber. Audio-Streaming hingegen sei Wachstumsmotor der Musikindustrie. Das bedeutet nicht nur eine Verlagerung ins Digitale, sondern könnte zu stärkerer Monopolisierung und noch stärkerer Herausbildung von Massengeschmack durch wenige Plattformen führen. Experimentellere und weniger konventionelle Künstlerinnen und Künstler, die im Konzertbereich Chancen zur Durchsetzung des eigenen Stils hatten, werden weiter an den Rand gedrängt. Im Buchmarkt begann diese Entwicklung bereits. Verlage reagierten angesichts fehlender Präsentationsmöglichkeiten für neue Werke mit einer Anpassung der Programmplanung. Geplante Neuerscheinungen wurden verschoben, Titel komplett gestrichen, häufig Nischentitel oder Bücher bisher unbekannter Autoren und Autorinnen, wie Alexander Skippis, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, zitiert. Auch auf dem Kunstmarkt dürften die jüngeren Künstler und Künstlerinnen zu den Verlierern gehören. Ihre Positionen könnten sich wegen der Absage von Messen weniger erfolgreich durchsetzen. Die Filmbranche wird durch Schließung von Kinos, rechtliche Unsicherheiten und Drehverbot gleich von zwei Seiten bedroht. Bei der darstellenden Kunst, die sich digital nur begrenzt vermarkten lässt, seien vor allem Privattheater und freie Künstlerinnen gefährdet. Die Pandemie könnte zur Konzentration auf den öffentlich geförderten Bereich führen. Der Monitoringbericht führt vor Augen, dass die Schließung kultureller Infrastruktur nicht nur Arbeitsplätze gefährdet, sondern leider auch einen Strukturwandel hin zu stärkerem Konformismus einzuleiten droht. Die nächste Meldung kommt aus Berlin. Kanzlerin Angela Merkel, CDU, hat eine finanzielle Belastung von Spitzenverdienern und Wohlhabenden zur Finanzierung der Milliardenkosten für den Kampf gegen die Corona-Pandemie strikt abgelehnt. Wir wollen keine Vermögensabgabe, sagte sie am Mittwoch bei der Regierungsbefragung im Bundestag. Thema unser Fleisch. Als Reaktion auf massenhafte Corona-Fälle in deutschen Schlachthöfen hat der Bundestag strengere Vorschriften für die Fleischindustrie beschlossen. Um Ausbeutung und riskante Arbeitsbedingungen zu begrenzen, ist dort ab dem kommenden Jahr der Einsatz von Subunternehmen mit osteuropäischen Billiglohnarbeitern verboten. Das am Mittwoch verabschiedete Gesetz sieht allerdings weitreichende Ausnahmen für mittelständische Wurst- und Fleischwarenhersteller vor, um angebliche Auftragsspitzen durch Leiharbeiter auffangen zu können. Wenn nach dem Bundestag am Freitag auch der Bundesrat zustimmt, gilt ab dem 1. Januar ein grundsätzliches Verbot von Werkverträgen in der Branche. Damit die Unternehmen nicht stattdessen auf Leiharbeit ausweichen, wird diese ab dem 1. April ebenfalls verboten, abgesehen von den teils weitreichenden Ausnahmen, die CDU, CSU und SPD auf Drängen der Wirtschaftsverbände ausgehandelt hatten. Auf Grundlage eines Tarifvertrags können demnach bei Auftragsspitzen Leiharbeiter unter Auflagen vorübergehend beschäftigt werden. Thema Kinderarmut. London. Erstmals ist die Kinderschutzorganisation UNICEF in Großbritannien für Kinder aktiv geworden. Es ist das erste Mal, dass wir eine beispiellose Situation feststellen, die es erfordert, dass alle ihre Ärmel hochkrempeln und Kinder und Familien unterstützen, die es am meisten brauchen, sagte Anna Ketley von UNICEF UK dem Sender Sky News. Durch die Corona-Krise hat sich die Situation für viele Familien extrem verschärft, da Hunderttausende ihre Jobs verloren haben. Der Organisation School Food Matters wurden daher von UNICEF 25.000 Pfund zur Verfügung gestellt, mit denen im Süden Londons Frühstücksboxen für die Weihnachtsferien an Kinder ausgegeben werden sollen. Die Organisation Food Foundation schätzte die Zahl der Haushalte, in denen ausreichende Ernährung ein Problem ist, bereits nach den ersten Wochen des Shutdowns im Frühjahr als viermal höher ein als noch 2018. Thema Internet. Brüssel. Die EU-Kommission will das Internet neu ordnen, wie es heißt. Wir brauchen eine große Reform des digitalen Raums, sagt der EU-Industriekommissar Thierry Breton in Brüssel bei der Vorstellung eines lang angekündigten Gesetzespaketes zur Regulierung von Online-Plattformen, wie am Dienstagabend bekannt wurde. Vorgesehen sind harmonisierende Regeln, Vorabverpflichtungen, bessere Überwachung und abschreckende Sanktionen. Eine ganze Reihe dieser Vorgaben zielt explizit auf Digitalkonzerne wie Google, Facebook und Amazon ab. Laut der für Digitales zuständigen Kommissionsvizepräsidentin Margrethe Vestager geht es darum, das Internet sicherer zu machen. Dafür sollen die Anbieter von Online-Plattformen mehr zum Kampf gegen die Verbreitung illegaler Inhalte beitragen. Thema Obdachlose in Deutschland. Der folgende Bericht könnte sich auch hier in Barcelona oder in Madrid oder sonst wo in jeder europäischen Großstadt abspielen. Es gibt eine Frau, die heißt Christiane Hartkopf, die ist 46 Jahre alt und die leitet die Hamburger Obdachloseneinrichtung Alimaus und fährt im Kältebus nachts durch die Stadt, um den Menschen Decken und Tee zu bringen. Ihr begegnen große Sorgen und Fatalismus. Es gibt unter Obdachlosen zwei Extreme, sagt sie. Manche sagen, ist mir egal, woran ich krepiere, ist es halt Corona. Andere haben riesengroße Angst. Den Leuten fehlt es an Grundsätzlichem, einer frischen Maske, der Möglichkeit, sich die Hände zu waschen. Viele haben Vorerkrankungen. Abstand halten bedeutet für Obdachlose, allein draußen zu bleiben. Frau Hartkopf fährt fort. Für uns Helfer heißt es, dass wir vieles nicht mehr wahrnehmen. Vor Corona konnten wir die Menschen daran erinnern, mal zu duschen. Manche haben schlimme chronische Wunden, die ohne Behandlung nicht heilen. Solche Beschwerden sind uns früher im persönlichen Kontakt aufgefallen und wir konnten die Verbände wechseln. Nun müssen wir öfter den Rettungswagen rufen, wegen unversorgter Verletzungen. Es ist in diesem Winter einfach noch schlimmer als sonst. Mein Team und ich bringen die Menschen von der Straße in die Notunterkünfte. Manche wollen das nicht. Die machen auch nachts lieber Platte, übernachten also in Ladeneingängen oder unter der Brücke. Ich kann das verstehen. Im Winternotprogramm schlafen die Menschen in Mehrbettzimmern. Das Risiko, sich zu infizieren, ist groß. Wir bieten den Obdachlosen Jacken an, Schlafsäcke, Decken oder warmen Tee. Bei uns in der Alimaus fällt vieles weg. Wir reichen Lunchtüten mit belegten Broten oder einer Erbsensuppe durch die Tür. Das ist gerade die einzige Möglichkeit, die Menschen wenigstens einmal am Tag zu versorgen. Alles andere ist eingeschränkt. In die Kleiderkammer dürfen nur halb so viele Menschen. Supermärkte spenden weniger Lebensmittel. Wahrscheinlich, weil die Leute noch immer hamstern oder die Läden anders kalkulieren. Ich weiß es nicht. Aus den Großküchen kommt kaum noch etwas. Viele Kantinen sind zu oder nur eingeschränkt in Betrieb. Bis zu 200 Menschen konnten sich an kalten Tagen bei uns aufwärmen, Zeitung lesen oder ein Nickerchen halten. Sich hinsetzen, ausruhen, das geht nicht mehr bei uns. Ein Gast schrieb neulich auf Facebook, wie sehr ihm diese Gelegenheit fehle, seine Akkus aufzuladen, um die kalten Tage auf der Straße zu überstehen. Der Augenzeugenbericht von Frau Christiane Hartkopf wurde veröffentlicht im Spiegel Nummer 51 vom 12.12. Wo ja im Augenblick alles unter dem Zeichen des Coronavirus und der Pandemie steht, wird auch dieses Niemandsland einen großen Teil diesem Thema widmen. Der Spiegel kommt diese Woche mit einer besorgniserregenden Schlagzeile: Das Winterversagen. Man sieht einen schwarzen Berg, das ist der Berg der Toten. Da heißt es, 1. November, 29 Tote, 10.481 insgesamt. 10. Dezember, 440 Tote, 20.342 insgesamt. Halbherziger Shutdown, verschleppter Impfstart, tausende Tote, wie Deutschland seinen Vorsprung verspielt hat. Plus das Mammutprojekt, so soll geimpft werden. Wie gesagt, das Winterversagen klingt nach Kriegsdesaster, klingt nach Stalingrad. Mit der Schließung von Restaurants, Hotels, Sport- und Kulturbetrieben glaubte die Politik, die zweite Corona-Welle brechen zu können. Den Bürgern versprach man entspannte Weihnachten, warum Deutschland im Corona-Winter so kläglich versagt hat. Drei Meldungen aus den vergangenen Tagen: Engpass in der Kolm-Klinik im nordsächsischen Oschatz. Nur noch Patienten, die in die Triage-Kategorie rot fallen, deren Leben also akut bedroht ist, werden aufgenommen. In der Aberland-Klinik im bayerischen Zwiesel sind Dutzende Pflegekräfte infiziert. Das Krankenhaus musste sich von der Notfallversorgung abmelden. In Krankenhäusern im sächsischen Landkreis Görlitz waren wegen der hohen Zahl an Corona-Toten in dieser Woche die Kühllager für Leichen überfüllt. Ein Verabschiedungsraum diente als Notlösung, um die Verstorbenen aufzubewahren. Das ist Deutschland im Dezember 2020. Ein Land, dem ein Wellenbrecher-Shutdown eigentlich ein entspanntes Weihnachtsfest ermöglichen sollte. Jetzt diskutiert die Politik über einen zweiten Shutdown, einen harten mit geschlossenen Geschäften und verlängerten Schulferien. Vor wenigen Wochen noch sah die Lage ganz anders aus. Als die Ministerpräsidentin und die Kanzlerin am 28. Oktober den Shutdown Light für 4 Wochen beschlossen, waren alle zufrieden mit sich. Die Politik, so schien es, hatte einen Plan. Selbst Karl Lauterbach von der SPD, dem die Maßnahmen selten hart genug sein können, feierte den von ihm zuvor geforderten Beschluss. Man werde damit die schwere zweite Welle quasi wie im Lehrbuch brechen. Die beschlossenen Maßnahmen der Einschränkung seien ein großer Erfolg, ja ein Meilenstein. Gewiss, im Nachhinein ist man klüger. Aber mit welcher Bestimmtheit und Zuversicht die führenden Politiker des Landes Ende Oktober ihren Plan gegen die zweite Corona-Welle priesen, liest sich im Rückblick geradezu absurd. Und selbst die Kanzlerin, von der es heißt, dass sie auf ein entschiedeneres Vorgehen gedrängt habe, ließ keinen Zweifel daran, dass man mit den Beschlüssen richtig liege. All das dient dem Zweck, dann im Dezember wieder, natürlich weiter unter Corona-Bedingungen, das öffentliche Leben wieder besser gestalten zu können, sagte Angela Merkel. Es war die wohl größte politische Fehleinschätzung des Jahres, urteilt der Spiegel. Die Politik gab den Bürgern ein Versprechen, das sich nicht annähernd einlösen ließ. Es wurden Hoffnungen geweckt, die nun enttäuscht werden müssen. So wurde zugleich die Akzeptanz der Maßnahmen aufs Spiel gesetzt, die die Politik so dringend braucht. Denn um das Gesundheitssystem vor dem Kollaps zu bewahren und mehr Tote zu verhindern, wird die Republik wohl heruntergefahren. Alle müssen schließen, fordert nun Karl Lauterbach, auch Geschäfte und Schulen. Merkel schwebt Ähnliches vor, vielen Ministerpräsidenten auch. Am Mittwoch vergangener Woche erreichte die tägliche Todeszahl mit 590 einen neuen tragischen Rekord. Seit Mittwoch der Woche starben in Deutschland mehr Menschen an oder mit Covid-19 als im ganzen Jahr 2019 im Straßenverkehr. Am Donnerstag meldete das Robert-Koch-Institut RKI 23.679 Neuinfizierte, ein Rekord. Von den 412 Kreisen im täglichen RKI-Lagebericht gelten 386 als Hotspots. Auf den Intensivstationen liegen über 4000 Corona-Patienten, deutlich mehr als im Frühjahr. Wurde Deutschland vor wenigen Monaten noch weltweit als Musterschüler bei der Pandemiebekämpfung gepriesen, hat das Land diesen Ruf im Herbst vergeigt. Er habe richtig Wut im Bauch, so Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU. Der Vorteil, den sich Deutschland im Frühjahr in der Pandemie erkämpft habe, sei verspielt. Das liege nicht an der Disziplinlosigkeit der Bürger, sagt Seehofer, sondern vor allem an unzureichenden Maßnahmen. Schon Ende Oktober habe er das Gefühl gehabt, nicht alle Regierungschefs hätten den Ernst der Lage richtig erkannt. Ich habe danach schlecht geschlafen. Der November wird als verschenkte Zeit in der Geschichte der Pandemiebekämpfung eingehen. Die Ministerpräsidenten sind also nervös, ihnen ist klar, dass die nun anstehende Kurskorrektur funktionieren muss. Ihr Dilemma, wenn die Lage wirklich so dramatisch ist, müsste eigentlich sofort gehandelt werden. Ein harter Shutdown vor Weihnachten ist aber vielen Familien und vor allem dem Einzelhandel nur schwer vermittelbar. Beschließt man einen Shutdown, der erst nach dem Fest beginnt, könnte das zum Virenrisiko werden. Der Run auf die Läden im Weihnachtsgeschäft wäre wohl kaum kontrollierbar. Die einzige Chance, wieder Herr der Lage zu werden, ist ein Lockdown, der aber sofort erfolgen muss, sagt Innenminister Seehofer. Warten wir bis Weihnachten, werden wir noch Monate mit den hohen Zahlen zu kämpfen haben. Allen Beteiligten scheint klar zu sein, dass ein harter Shutdown nur kurze Erleichterungen bringen wird. Nach dem Novemberversagen kann man sich kaum erneut vor die Bevölkerung stellen und mit Bedauern feststellen, dass es keinen Spielraum für Lockerungen gebe. Deswegen müsste eigentlich gleich geklärt werden, wie es weitergeht bis ins Frühjahr. Es braucht dringend Studien, Zahlen, Erkenntnisse. Welche Bereiche sind die wahren Infektionstreiber? Wo die Politik ausfällt, müssen die anderen kompensieren. Vor einigen Tagen startete das Klinikum Niederlausitz im brandenburgischen Senftenberg wegen akuten Personalmangels einen Hilferuf. Das Echo sei überwältigend gewesen, teilte eine Sprecherin mit. Rund 90 Freiwillige hätten sich bereits gemeldet. Männer kommen und gehen, nach der Ebbe kommt die Flut. Mal ging es mir schlecht und manchmal nicht so gut. Von Bremen nach Hamburg, über München und Sylt, hört sich irgendwie boring an, doch für mich war es wild. Ich hab vieles mitgemacht und alles überlebt. Egal ob's um Bermudas oder Modern Talking geht. Viele Feuer sind erloschen, nur eines glüht konstant, die Kippe in der Hand. Was haben wir geraucht und überall und ständig? heute frag ich mich auch, war das notwendig? Ich glaube ja nicht, doch es wäre schade gewesen. Es hätte andere Freunde und Geschichten gegeben. Ich bin sicher, mein Leben wäre anders verlaufen. Hätte ich nie angefangen zu rauchen, hätte ich nie angefangen, hätte ich's auch nie vermisst. Ich hätte besser gerochen, aber weniger geküsst. Mit den Jungs dann am Ascher vor den Kneipen rumgelungert. Erst gaben sie mir Feuer und danach ihre Nummer. In der Mittagspause paffen, die Jacken blieben im Schrank. Wir wurden zu Freunden und beide dabei krank. Raucher haben Humor, die besten Witze gab es hier. Ich muss das wissen, die meisten kamen ja von mir. Was haben wir geraucht und überall und ständig? Heute frag ich mich auch, war das notwendig? Ich glaube ja nicht, doch es wäre schade gewesen. Es hätte andere Freunde und Geschichten gegeben. Ich bin sicher, mein Leben wäre anders verlaufen. Hätte ich nie angefangen zu rauchen. Ich rauche aus Gewohnheit und auf alles mir steht. Mal nur, um dabei zuzusehen, wie die Zeit vergeht. Wenn ich mal aufhör, um mich nicht zu gefährden, hätte ich echt Angst, so alt wie Helmut Schmidt zu werden. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten für die Woche vom 14. bis zum 21. Dezember 2020. Im Niemandsland. Thema Xenophobie. Ein italienisches Restaurant in der Calle del Clot, das Marinella, bekam vergangene Woche den Hass von fanatischen Katalanisten zu spüren. Sprich auf Katalanisch oder wandere aus und in Katalonien auf Katalanisch. Davor stand die Zahl 33, mit der sich die rechtsradikalen katalanistischen Nationalisten zu erkennen geben. Diese Parolen hatten die Rechtsradikalen auf die Außenwand des Restaurants gesprüht. Micaela, die Besitzerin mit italienischen Wurzeln, erklärte gegenüber der Presse: Wäre mir das vor 2 Jahren passiert, als ich hier in Katalonien ankam, hätte ich geschlossen und wäre hier weggegangen. Der Albtraum der Frau begann vor 10 Tagen, als ein Kunde verlangte, auf Katalanisch bedient zu werden. Die Restaurantbesitzerin spricht aber noch kein Katalanisch. Das katalanische Linguistikgesetz verpflichtet ein Geschäft, einen Kunden zu verstehen, gleich ob er oder sie auf Spanisch oder Katalanisch spricht. Der Kunde hat unter falschem Namen über Twitter einen Shitstorm gegen das Restaurant provoziert. Drohungen, falsche Bestellungen und Diffamierungen und dergleichen mehr. Der stellvertretende Bürgermeister Jaume Colboni hat sich mit Micaelas Restaurant inzwischen solidarisiert. Kaufrausch und Pandemie in der Stadt. Zu irren Massenansammlungen kam es während der verkaufsoffenen Feiertage über La Puente de la Constitución. Den Feiertagen, wo sich der Verfassungsfeiertag und das Pilarfest die Hand reichen. Das Zentrum von Barcelona war voller kaufwütiger Menschen. Aus allen Provinzen Kataloniens waren sie herbeigeströmt, um ihre ersten Weihnachtseinkäufe zu erledigen oder durch die schön beleuchteten Straßen zu bummeln. Alle Kneipenterrassen waren offen und gut besucht. Was bei diesem Massenauflauf allerdings zu kurz kam, war die Einhaltung der Pandemiebestimmungen. Abstand halten war an vielen Orten schlichtweg unmöglich. Die Verkehrspolizei musste am Montag, dem 7., die Zufahrtsstraßen ins Zentrum am Paseo de Gracia, die Via Laietana, die Bergara und andere Straßen absperren, weil die Staus und die Parkplatzsuche zu unhaltbaren Zuständen führten. Vor vielen Geschäften bildeten sich lange Warteschlangen. Krise und Corona. Die Pandemiekrise und der damit ausbleibende Tourismus hat zu einem Überangebot an Hotelräumen geführt. Somit hat auch die Zahl der Hotels, die zum Verkauf stehen, drastisch zugenommen. Wer früher ein Hotel besaß, besaß eine wahre Goldgrube, besonders im Stadtzentrum von Barcelona. Diese Zeiten sind vorbei. 80% der 440 Hotels in der katalanischen Hauptstadt stehen leer. Einige können die angehäuften Schulden und die laufenden Kosten nicht mehr begleichen. Einige Immobilienportale haben im Moment 60 Hotels in der Stadt im Angebot. Überall, in Gracia, in Ciudad Vella, rund um die Plaza Catalunya besonders, stehen die Hotels zum Verkauf. Eine Anzeige bietet an: Hotel in Camp Nou Nähe, das ist das Barça-Stadion, 550 Quadratmeter, 33 Zimmer, ohne Mieter. Muss man auch sagen, in manchen Hotels wohnt nämlich jemand. 4 Stockwerke. Die Preise schwanken zwischen 600.000 und 33 Millionen Euro. Abwärtsspirale in der Wirtschaft. Am Montag endete die Antragsfrist für die Gewährung einer einmaligen Corona-Hilfszahlung für selbstständige Unternehmerinnen und Unternehmer, die sogenannten Autonomos. Es geht um die einmalige Zahlung von 2.000 Euro. Über 116.000 Menschen haben diese Hilfe bis zum Schlusstag beantragt. 232 Millionen sollen an die berechtigten Unternehmer und Unternehmerinnen ausgezahlt werden. Das Problem ist hier, dass seit November die Internetseite der Generalitat regelmäßig zusammenbricht und viele Antragsteller genervt aufgegeben haben. Hieraus ergab sich ein neuer Konflikt zwischen den Koalitionspartnern der Landesregierung hier in Katalonien, den Junts per Cat und ERC. Letztere warfen dem zuständigen Landesminister der Rechtskatalanisten, Herrn El Homrani, Fusch und Inkompetenz vor. Sterben und sterben lassen in der Stadt. Über 40 Todesfälle gab es bisher in einem einzigen Altersheim in Tremp aufgrund der Covid-Seuche innerhalb weniger Tage. 43 Angestellte wurden dort positiv auf Covid getestet. 8 von ihnen wurden auf die Intensivstation gebracht. Währenddessen stellt die Generalitat sich dumm und erklärt, man wisse nicht, ob und wie viele der 1809 Pflegekräfte, die man im Juli für die Altersheime versprochen habe, angestellt wurden. Damals nannte man das pompös Plan zur Eindämmung für die Altersheime für den Herbst 2020. Da ist offensichtlich nichts geschehen. Der zuständige Landesminister, eben jener Homrani, den wir aus der vorherigen Nachricht auch schon kennen, gab hierzu ein paar nichtssagende Erklärungen über die Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt von sich. Auch versuchte der Herr, die Verantwortung für das Elend auf den spanischen Staat zu schieben, der ja dies und jenes nicht tue und so weiter. Währenddessen sterben die alten Menschen aufgrund all dieser Inkompetenz, dem Mangel an Fachpersonal, dem schlampigen Umgang mit den Hygienebestimmungen und so weiter und so weiter. Tiere in der Stadt. 4 Löwen im Zoo von Barcelona, 3 Weibchen und ein Männchen wurden positiv auf Corona getestet. Die Raubkatzen zeigten leichte Symptome. Die Gefahr einer Ansteckung durch die Tiere bestehe logischerweise für die Bevölkerung nicht, erklärte die Zoodirektion von Barcelona. Auch 2 Löwenpfleger haben Covid. Man wisse aber nun nicht, ob Tiere und Menschen sich gegenseitig angesteckt hätten. Pandemie und Immunität. Katalonien sei im Herbst 2021 immun gegen Covid, erklärte der Sprecher der katalanischen Gesundheitsbehörde, Herr Josep Maria Argimon, am Dienstag gegenüber den Medien und der Presse. Die größte Sorge sei aber im Moment die Weihnachtszeit. Die kommenden Festtage würden zeigen, ob man die Schutzmaßnahmen lockern könne oder wieder verschärfen müsse. Auf die Frage, wann es in Katalonien eine Herdenimmunität geben werde, sagte Argimon, dass man mit einer 60-70%igen Immunität ab Herbst 2021 rechnen könne. Von da ab sei es auch nicht mehr nötig, Gesichtsschutzmasken zu tragen. Ob es dann wieder eine Rückkehr zur Normalität geben werde? Nein, sagte Argimon, aber es werde doch etwas normaler, als es im Moment ist. Wohnhölle Barcelona. Das Rathaus von Barcelona forderte am Mittwoch die Internetzimmerplattform Airbnb auf, 969 illegale Tourismuswohnungen aus ihren Internetanzeigen zu entfernen. Es handelt sich um ganze Wohnungen, die ohne Lizenzen oder mit gefälschten Lizenzen operieren, so eine Sprecherin des Rathauses. Seit 2017 fordert das Rathaus die Schließung von 11.714 Anzeigen, die illegale Wohnungen an Touristen in aller Welt vermieten. Davon gehören 9.770 der eben genannten Krake Airbnb. Seitdem das Rathaus vor 4 Jahren einen Plan zur Beseitigung der illegalen Wohnungen erstellt hat, wurden 16.993 illegale angezeigt. 7.194 wurden mit Bußgeldbescheiden und Schließungsbefehlen belegt. 8.740 bekamen Strafgeldbescheide. 2.176 wurden in legalen Wohnraum für den lokalen Mietermarkt umgewandelt. Großbrand in Barcelona, Tragödien in der Stadt. 4 Menschen kamen am Mittwoch vergangener Woche bei einem Großbrand in einer ehemaligen Fabrik, die seit ein paar Jahren besetzt wurde, ums Leben. Bei den Opfern handelt es sich um sogenannte illegale Migranten aus Afrika. Es gab auch zahlreiche Verletzte, mehrere befinden sich noch im Krankenhaus. Brandursache soll nach bisherigem Ermittlungsstand der Feuerwehr eine umgekippte Kerze im Erdgeschoss gewesen sein. Auf den Videos sieht man allerdings explosionsartige Stichflammen aus den Fenstern schießen. Das von Afrikanern und Nordafrikanern bewohnte ehemalige Fabrikgebäude liegt in einem Abrissviertel im Umbruch, wo stillgelegte Fabriken und Altbauwohnungen nur 4 Straßen vom Sporthafen in Badalona entfernt liegen. Offiziell sind ca. 40 Personen durch den Brand auf der Straße gelandet, doch haben viele der Afrikaner Angst, sich bei den Behörden zu melden oder sogar registrieren zu lassen, um in den Genuss ärztlicher Versorgung und gewisser Sozialleistungen kommen zu können. Denn oft tauche die Polizei national auf, sobald man Namen und Aufenthaltsort der Obdachlosen habe, um sie in Abschiebehaft zu nehmen. Unter den meisten der Afrikanerinnen und Afrikaner herrscht Angst. Das Gebäude ist seit 10 Jahren besetzt. In letzter Zeit, so erklärten Anwohner, wohnten bis zu 150 Personen in dem Haus. Einer der Betroffenen hat die Botschaft Senegals aufgefordert, eine Kommission zu schicken, um die Staatsbürger dieses Landes mit gültigen Pässen auszustatten. CEPALM ist eine Hilfsorganisation, die sich als erste um die Obdachlosen Illegalen kümmerte und für den Kontakt zur senegalesischen Botschaft gesorgt hat. Viele dieser Menschen leben vom Top Manta und dem Sammeln und Verkauf von Eisenschrott. Verkehrssicherheit in Barcelona. Nach einer jüngsten Studie, die vom katalanischen Automobilverein RAC in Auftrag gegeben und in Zusammenarbeit mit dem Rathaus von Barcelona durchgeführt wurde, gab es unter anderem folgendes Ergebnis. Männer verursachen doppelt so viele Verkehrsunfälle wie Frauen. Jawohl, die Studie geht auf 9000 beobachtete Fälle im Verkehr der Stadt Barcelona zurück. Albert Patier, Sicherheitsstadtrat, forderte am vergangenen Freitag, dass bei künftigen Sicherheitsmaßnahmen in der urbanen Verkehrsplanung diese Tatsache sowie die Bedürfnisse der weiblichen Verkehrsteilnehmer stärker zum Ausdruck kommen sollten. Kaufrausch 2. Ab dem heutigen Montag dürfen die großen Einkaufszentren wieder öffnen, die wegen Corona über viele Wochen geschlossen bleiben mussten. Auch große Theater dürfen wieder aufmachen. Stadtgrenzen dürfen wieder überschritten werden. Auf diese Weise will man die schwer angeschlagene Wirtschaft der Stadt wiederbeleben. Der große Gaudi-Tempel Sagrada Familia darf ab diesem Montag bis maximal 1000 Menschen in seinem Inneren versammeln. Das sind 30% seiner Raumkapazität. Währenddessen verzeichnen die Infektionszahlen in Katalonien einen leichten Rückgang. 1.977 Neuinfektionen und 54 Tote in den letzten 24 Stunden von Freitag auf Samstag sind die konkreten Zahlen. Die Übertragungsziffer ist auf 0,92 zurückgegangen, das heißt 100 Infizierte können 92 andere Personen infizieren. Vous écoutez Niemandsland, un programme de radio en allemand. Contrabanda FME 91.4 Barcelone. sprechen wir über Barcelonas Zukunft. Laut Frau Ana Menéndez, die ist Präsidentin der Federación de Veïns y Veïnes de Barcelona, FAVB, Nachbarschaftsverein Barcelona, wird der Tourismus nicht mehr die große Option für Barcelona sein können. Wir werden weniger reisen, sagt sie, und dieses Virus wird nicht das letzte sein. In einem langen Interview in der Zeitung El Periódico de Catalunya äußerte Frau Menéndez daneben noch Folgendes. Die Touristenwohnungen müssten per Gesetz in Wohnraum für die Bürger umgewandelt werden. Sie sei von Frau Ada Colaus Regierung enttäuscht, sagt Frau Menéndez. Die habe ihr Wohnungsbauprogramm nur halbherzig durchgeführt. Zu den Zwangsräumungen sagte Ana Menéndez Folgendes, dass diese von der Zentralregierung per Gesetz gestoppt werden müssten und ganz allgemein und nicht nur für sogenannte gefährdete Familien. Zum Thema Narcopisos erklärte sie, dass sie hier eine Strategie des Immobiliensektors erkenne, um ein allgemeines Klima der Verunsicherung und Angst zu erzeugen, damit die Gentrifizierung und das Vertreiben der ursprünglichen Anwohner leichter sei. Zu den Straßen in und rund um die Calle Ferran, jenen, in denen wir vom Radio jeden Tag vorbeikommen, sagt sie, ja, also einige öffnen schon wieder. Und es gibt sogar einen neuen Eisenwarenladen. Das macht Hoffnung. Der kleine Einzelhandel hat ja geschlossen, weil die Mieten so hoch sind. Nur die großen Handelsketten können sich das leisten. Die hohen Mieten müssen unbedingt runtergehen. Die Erweiterung von Terrassen in der Stadt wird von Frau Menéndez gelobt. Es sei ja ein Sektor, bei dem 80.000 Arbeitsplätze auf dem Spiel stünden. Doch sollte man trotzdem auf eine etwas strengere Einhaltung der Regeln achten. Zum Thema steigende Obdachlosenzahlen in der Stadt äußerte sie, dass es an der Zeit sei, dass die Generalitat ihre Verpflichtung erfülle und ihre Schulden für die Sozialdienste beim Rathaus endlich bezahle. Außerdem müsse für Unterkünfte gesorgt werden. Die Manteros seien ja mit dem Tourismus nicht mit verschwunden. Das Interview führte Herr Toni Sust in der Ausgabe vom 14. Dezember, Montag 2020, El Periódico. Umfrageergebnis, El Periódico, 16. Dezember 2020. Sind Sie für die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohnes, Salario Minimo Interprofessional? Ja, Sie meinten 83%, Nein, No, 17%. Anhaltende Migrationswelle in Spanien. Die Generalitat von Katalonien hat beschlossen, minderjährige unbegleitete Migranten in Zukunft nicht mehr einem Alterfeststellungstest zu unterziehen, wenn diese gültige und ungefälschte Reisepässe bei sich führen. Die Feststellung des Alters ist oft nötig, wenn sich bestimmte Männer als Jugendliche ausgeben, um in den Genuss der Privilegien für Kinder bzw. Jugendschutz zu kommen. Wohin mit der EU-Knete? Am Dienstag dieser Woche gab es eine große Versammlung von Unternehmerverbänden, sozialen Organisationen wie Gewerkschaften, Sozialhilfeorganisationen und anderen im Rathaus unter der Leitung von Bürgermeisterin Ada Colau, um die Verwendung der bald fließenden Hilfsgelder für die Stadt Barcelona festzulegen. Colau sagte, es gehe jetzt um die Herausforderung, ein neues Barcelona für die Zukunft zu bauen, das nachhaltig, sozial gerecht, offen inklusiv sei und das klar habe, dass Erziehung und Kultur zwei Säulen hierfür sind. Und das können wir nur gemeinsam, ist ein sehr Merkel-mäßiger Satz. Die Europäische Union hat für die Maßnahmen gegen die aufgrund der Covid-19-Pandemie entstandenen Wirtschaftskrise für ihre Mitgliedstaaten 750 Milliarden Euro vorgesehen, von denen 140 Milliarden an Spanien gehen sollen. 52% davon kommen als Subventionen, der Rest wird als Darlehen ausgezahlt. Hiervon wiederum wird ein beträchtlicher Anteil an die Gemeinden und Städte fließen. Bis zum 30. April müssen diese nun ihre Wiederaufbauprojekte in Brüssel präsentieren, wo über die Vergabe der Covid-Krisenhilfen entschieden wird. 70% der Gelder werden 2021 und 2022 ausgezahlt, der Rest 2023. Colau nun hat für die Stadt Barcelona eine Reihe von Großprojekten auf dem Plan, die Gelder aus dem Fonds beanspruchen können. Die Verlängerung der Straßenbahn Tranvía, die Entwicklung des berühmten 22 Arroba-Viertels, der Plan Besos und die Nahverkehrszugverbindungen. Auch private Projekte können Gelder bekommen, sofern sie zum Aufbau der Stadt beitragen. 7 Projektachsen werden hier angepeilt. Alternative Ökonomie, Rehabilitation, digitaler Umbau, nachhaltiger Verkehr, soziale Impulse, Innovation und Nummer 7, Naturflächengewinnung. Thema Zwangsräumung mit Randale und Polizeigewalt. Eine neue und ganz harte Zwangsräumung fand am vergangenen Dienstag in Sanz im berüchtigten Gayaré-Block statt. Trotz der Versuche von ungefähr 20 Aktivistinnen und Aktivisten, die Räumung zu verhindern, landeten 4 Familien, zum Teil mit Kleinkindern, auf der Straße, nachdem die Polizei Robocops Anti-Abalotz knallhart und gewaltsam gegen die Menschen vorgegangen waren. Entrüstet zeigte sich auch der Concejal de Sants, Montjuic, Marc Serra. Er kritisierte, dass die Generalitat ein Großaufgebot an Antidisturbios mitten in der Pandemiekrise schickt, um Familien mit Kindern aus ihren Häusern zu werfen. Die betroffenen Familien sollen allerdings in Sozialwohnungen gebracht werden. Und das waren die Barcelona-Nachrichten für die Woche vom 14. bis zum 21. Dezember. Niemensland, un programma in tedesco su una radio libera barcellonese, una voce libera in un mondo che purtroppo non è così libero. Un saluto a tutti e buon ascolto. Den Kinoblock werde ich diese Woche einmal Bammel ganz überlassen. Der ist ja jetzt voll eingestiegen ins Kinogeschäft hier im Niemandsland mit seiner berühmten Rubrik Bambule auf der Leinwand. Okay, Bammel, was gibt's denn so? Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Niemandsland. Zum zweiten Mal heißt es heute Bambule auf der Leinwand, die Kinoshow im Radio Niemandsland. Ich hatte schon ein kleines Feedback. Wir wollen keinen kompletten Überblick über die Kinolandschaft von Barcelona bieten, sondern wir geben individuell geprägte Tipps für die Kinolandschaft von Barcelona. Auch heute, bevor ich mit meinem ersten Film loslege, es gibt dieses Jahr keinen Jahresrückblick im Radio Niemandsland. In der Bibel heißt es so schön, Licht kommt in die Finsternis. Das ist aus dem Johannesevangelium, passend zu Weihnachten und passend zum Thema Kino. Das Ganze, was wir hier heute vorhaben, ist wenig besinnlich allerdings. Und man könnte auch sagen, Sex and Crime in Barcelona. Die beiden Filme, die ich mir heute ausgesucht habe, haben beide was mit Barcelona zu tun. Der erste ist wirklich wenig besinnlich. Es ist ein ganz trauriges Thema. Es geht um Prostitution und illegale Straßenarbeiterinnen. Das zweite Thema ist ein bisschen erbaulicher, die neue Komödie von Cesc Gay, ein Regisseur aus Barcelona. Aber ich komme zuerst noch mal zu meinem ersten Filmtipp. La Mujer Illegal, produziert von Cegarra Films hier in Barcelona im Jahr 2020. Der Film ist vor kurzem gestartet, am 11. Dezember. Läuft in diversen Kinos, unter anderem im Verdi Cine im Gracia. Und es ist ein Film, der von einem katalanischen Regisseur, wenig bekannt, Ramon Dermenz, vor kurzem gemacht wurde. Wie gesagt, ist aus dem Jahr 2020 noch ganz aktuell. Und es geht auch um ein ganz aktuelles Thema. Wer in Barcelona lebt oder sich zumindest mal im Zentrum der Stadt bewegt hat, denn das kann man nicht übersehen, überall an den Straßenecken, auf den Ramblas, im Raval, im Barrio Gótico und an vielen Plätzen und anderen Ecken der Stadt und dieses Landes stehen leider viele Damen, die ihre Arbeit im Liegen verdienen, wie man so schön sagt, wenn mir dieser dämliche Spruch erlaubt ist. Illegale Immigrantinnen, die als Prostituierte arbeiten müssen, ist es ein ganz schwieriges Thema. Der Regisseur hat es, finde ich, ziemlich gut angepackt, dieses heiße Eisen. Es geht so ein bisschen um die Bewegung Kein Mensch ist illegal. Hier in Spanien gibt es das auch. Und um Leute, die sich für die illegalen Immigrantinnen einsetzen. Aber im Zentrum des Films steht eigentlich eine junge Frau, eine Schwarze aus Nigeria, die also hier im Zentrum der Stadt von Barcelona unter furchtbaren Bedingungen als Prostituierte arbeiten muss. Ich will nicht zu viel verraten, aber das Ganze ist alles andere als fröhlich. Auf den ersten Blick klingt es ein bisschen so wie so ein katalanischer Ken Loach. Viele Leute werden sagen, so, oh, schon wieder so eine Arthouse-Gurke mit einem politisch korrekten Thema. Ist auch nicht ganz falsch, aber der Film macht eigentlich bis auf so ein paar Fehltritte in die Klischeefalle alles richtig. Und wer Lust hat, sich dieses bewegende Drama anzuschauen, sollte sich schleunigst ins Kino begeben, weil ich glaube, allzu lang wird es nicht mehr laufen. Ich habe am Anfang gesagt, Verdi Park, das ist nicht ganz richtig. Dort ist er schon wieder raus. Er läuft im Yelmo Cine, das ist dieser komische Filmpalast im Einkaufszentrum. Und in zwei oder drei anderen großen Kinos ist leider ein bisschen schlecht platziert. Kleine Kritik an den Verleih, denn der Film hätte man auch in den Programmkinos besser platzieren können, aber es ist wahrscheinlich nicht einfach, in diesen Zeiten mit der Pandemie überhaupt so einen schwierigen Film in die Kinos zu drücken. Und gebt dem Film eine Chance, geht da rein, schaut euch den an. Ich finde den auf jeden Fall empfehlenswert und man kriegt einen atemberaubenden Eindruck von den traurigen Lebensverhältnissen, unter denen einige Menschen hier in Barcelona leider leben müssen. Anschauen. Barcelona Film Nummer 1, Barcelona Film Nummer 2 kommt gleich. Dedi, was hast du für uns? Danke, Bammel, für den Filmtipp. Ich habe gedacht, ich überlasse dir heute mal das gesamte Kinoterrain und gebe direkt weiter zum nächsten Film, den du für die Niemandsland-Hörerinnen und Hörer gesehen hast. Jo! Ja, nach dem etwas bedrückenden, aber wirklich sehr, sehr toll gespielten La Mujer Illegal, hier mein zweiter Film aus Barcelona. Es geht um den neuen Film von Cesc Gay. Und wenn euch der Name was sagt, könnt ihr euch sicherlich denken, das ist nicht ganz so ein Schlag in die Magengrube wie bei dem erstgenannten Film. Cesc Gay ist ein Vertreter der Generation, die Anfang der 2000er mit ihrem Film katalanischem Kino Furore gemacht hat. Sein ganz berühmter Film, sein erster richtig bekannter Film, zumindest hier in Katalonien und auch über Katalonien hinaus in Spanien, ist Krampac, eine Theaterverfilmung, ein Stück, das hier in Barcelona für viel Aufregung gesorgt hat. Tolle Beziehungskomödie aus dem schwulen Milieu und er ist immer so ein bisschen seiner Handschrift treu geblieben. Die Filme, die er dann danach gemacht haben, sein Film davor war 2015, meine ich, ist das schon ein bisschen her, das war der Film Truman, an den werden sich sicher einige Leute mit großer Begeisterung erinnern. Und davor hat er einen Film gemacht, Una Pistola in Cada Mano. Auch das ein ganz toller Film. Deutscher Titel ist Ein Freitag in Barcelona. Ziemlich dämlich. Der deutsche Titel für Truman war Freunde fürs Leben, noch schlimmer. Und sein neuester Film ist wieder eine Komödie. Es geht auch hier um das Thema Sexualität und Beziehung. Der Film heißt Sentimental und es geht um ein Pärchen, die ein kleines Problem mit ihren Nachbarn haben, nämlich wenn die vögeln, dann sind die irgendwie ziemlich laut dabei und das stört die und deswegen laden sie die zum Abendessen ein. Klingt erstmal ein bisschen bescheuert, weil normalerweise würde man vielleicht an die Wand klopfen oder sich beschweren, aber doch das benachbarte Pärchen nicht zum Abendessen einladen. Und warum das so ist, das wird auch ganz toll erklärt in diesem Film. Unter anderem dabei Belén Cuesta und der wunderbare Schauspieler Javier Camará. Ist insgesamt ein glänzend aufgelegtes Ensemble. Eine tolle Komödie, die ich sehr empfehlen kann. Hat auch dramatische Töne natürlich, wie immer bei Chess Gay. Und ist gedreht in Barcelona 2020. Läuft seit Oktober, also seit Ende Oktober, in verschiedenen Kinos in Barcelona. Unter anderem im Verdi-Kino. Das würde ich euch aber doch dringend empfehlen, wie immer bei Kinotipps hier in dieser Sendung nochmal das Netz zu checken und zu gucken, wo genau die Filme dann um welche Uhr laufen. Und ganz, ganz toll, vielleicht so abschließend als kleine Empfehlung, wir haben ja letztes Mal auch schon über eine Ausstellung gesprochen, gebe ich noch einen Tipp mit, diesmal ein Theaterstück, das heißt 53 Domingos, ist auch von Chess Gay und läuft zurzeit gerade im Teatre Romea im Raval. Also wer so ein bisschen sich nochmal mit Chess Gay auseinandersetzen will, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Ich bedanke mich bei Didi für die Sendezeit. Ich bedanke mich bei den Hörern und Hörerinnen fürs Zuhören und wünsche, falls wir sich behören, ein gesegnetes neues Jahr, sagt man, glaube ich, ne? 2021. Hoffe mal, dass es nicht noch schlimmer wird wie 2020. Auf jeden Fall wird es ein gutes Kinojahr, da bin ich mir sicher. Ciao, ciao. Dann also tschüss, vielen Dank, Bammel. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Niemandsland 91.4 FM, Contrabanda verabschiedet sich für heute. Wer unsere Sendung nachhören will, im Podcast ab Freitag etwa unter www.niemandsland.contrabanda.org. Adeo! Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez. Wenn wir Frieden sehen, wird der Hohen